Wir treten jetzt im Geiste in das vorhin geschilderte Milieu des urchristlichen Jüngerkreises zu Jerusalem ein und verfolgen die Ereignisse, als seien sie historisch und wirklich geschehen. An jenem denkwürdigen Pfingstfest haben die Apostel erstmalig öffentlich Propaganda für ihren Christusglauben gemacht. Nun müssen sie an den Neubekehrten weitere Glaubensarbeit leisten, sie durch Katechese und Belehrung immer tiefer in das große Geheimnis des Messiasglaubens einführen. Und diese vom Missionseifer glühenden Apostel wollen immer mehr Volksgenossen, ja alle Juden für ihren Glauben gewinnen und müssen daher immer von Neuem mit ihrem Mahn- und Bekehrungsreden an die Massen herantreten. Dabei gipfelt jede Rede, jede Predigt, jede Katechese in einer ungeheuren Behauptung, die in dem Jubelruf ausklingt: Dieser erhöhte Christus, an den wir glauben müssen, ist niemand anderes als Jesus von Nazareth, der Mann, den ihr verworfen habt. Bei jeder Predigt und Katechese wird also der Zuhörer immer wieder auf den Menschen Jesus hingewiesen, das heißt auf seine Taten und auf seine Worte. Manche Zuhörer wissen schon viel, viele aber außer Kreuzigung und einigen Wunderheilungen noch nicht viel Gewisses von diesem einzigartigen Menschen. Alle, zumal die Neubekehrten, wollen mehr, wollen möglichst alles von der Erdenlaufbahn des Messias wissen. Nun können die Apostel zwar nicht jedes Mal ihren gesamten Erfahrungsschatz vor der Gemeinde ausbreiten, sie müssen auswählen, müssen den Erfordernissen des Tages gemäß dies oder jenes religiös-sittliche Gebot des Meisters, diese oder jene Krafttat aus seinem Leben den Gläubigen ans Herz legen. So ergibt sich aus den Bedürfnissen der Gemeinde, dass gewisse Taten und Aussprüche Jesu aus der Erinnerung aktualisiert wurden. Am Anfang stand die Predigt, so versucht M. Dibelius den Tatbestand auszudrücken. Predigt und Katechese und Missionspropaganda geben täglich den Anstoß zum Lebendigwerden der Jesus-Tradition. Gar nicht zu vergessen, solchen Anstoß geben auch fortwährend die unvermeidlichen Debatten mit den Gegnern. Man muss sich dabei stets vergegenwärtigen, dass die urchristliche Gemeinde sich in einer Zwangslage befand, und zwar unter dem Zwange jenes Axioms, das gerade wieder in neuester Zeit allen Theologen die allergrößte Sorge bereitet: die untrennbare Verbindung des Christusglaubens mit geschichtlichen Tatsachen. Das Christentum sah sich, immer vorausgesetzt, Jesus sei eine geschichtliche Person, vom ersten Tage an mit objektiven Ketten an die Geschichtlichkeit geschmiedet. In dem Augenblick, in dem die Jünger als Heiland und erhöhten Christus einen Menschen, eben Jesus von Nazareth, der Mitwelt predigten, waren die historischen Ketten geschmiedet, war die neue Religion unlösbar mit Geschichte verknüpft und zu einer geschichtlichen Religion geworden. In dieser Verbindung von Glauben und Geschichte liegt der Schwerpunkt und die Einzigartigkeit der christlichen Religion. Nicht irgendeine Fantasiegestalt, nicht ein Legendengott, keine erfundenen Mysterienwesen, nein, dieser Mensch, dieser Jesus, ist unser und euer Heiland und Christus, so klang angeblich auf allen Plätzen Jerusalems die Kunde der Urapostel. Überall verkündeten die Jünger: Nicht unsere Fantasie, nein, sondern die Wirklichkeit, die Geschichte zeugt für uns, für unsere Christusbehauptungen. Mit wirklicher Geschichte wollen wir werben, nicht mit erdichteter oder gefälschter. Die tatsächliche Jesusgeschichte ist unser, der Jünger, vornehmstes und wirksamstes Beweis und Überzeugungsmittel. Hätte Jesus wirklich gelebt, jede Predigt und Propagandarede der ersten Christen hätte ihren Höhepunkt in diesem geschichtlichen Beweissetzen erhalten. Kluge Theologen können mir nun auf ihre papierne und relativistische Art beweisen, dass in der Urchristenheit den geschichtlichen Tatsachen des Lebens Jesu durchaus nicht die soeben hervorgehobene große Bedeutung beigelegt worden sei. Sie verweisen mich auf die allerältesten neutestamentlichen Quellen, auf die Briefe des Paulus. Vorausgesetzt, diese Briefe seien echt und Paulus sei eine Gestalt der Geschichte, dann würden allerdings diese Episteln und Gemeindesendschreiben für allerlei Fragen des urchristlichen Lebens höchst wertvoll sein. Paulus erwähnt jedoch selbst in seinem längsten Briefen auffallend wenige Daten und Umstände aus dem irdischen Leben des Messias. Ja, Paulus erklärt ausdrücklich, dass ihm Jesus nach dem Fleische nicht viel, eigentlich gar nichts bedeute. Sehr richtig. In der spekulativen Theologie des Paulus, in seinem religiös-philosophischen System der Rechtfertigung, nicht aus dem Gesetz, sondern aus dem Glauben, findet der leibliche Jesus wenig Platz. In dieser Theologie dreht sich alles um Tod, Auferstehung und Erhöhung, also lediglich um die Endtatsachen des irdischen Erlöserlebens. Trotzdem bedeutet nun aber obiger Hinweis der Theologen auf Paulus einen Schlag ins Leere. Erstens, da Paulus in seinen Briefen, abgesehen von seinen Regeln für die Gemeindedisziplin, immer wieder bemüht ist, die Grundzüge seines Evangeliums, das heißt seiner spekulativen Theologie, klarzulegen, so findet er natürlich wenig aktuelle Veranlassung, die Seiten seiner Sendschreiben mit gespaltenen Berichten über Taten und Aussprüche Jesu zu füllen. Zweitens, diese Episteln sind zur Festigung und Vertiefung des Glaubens, sind sozusagen an Fortgeschrittene gerichtet, nicht an Glaubensneulinge. Sie setzen also bereits viel voraus, natürlich in erster Linie die bereits vorher mündlich übermittelte nähere Bekanntschaft mit den Lebensdaten und Aussprüchen des leiblichen Jesus. Oder soll man annehmen, Paulus habe von vornherein bei Gründung einer neuen Gemeinde gesagt, der leibliche Jesus interessiert mich, meine Religionsphilosophie nicht, also geht er auch euch nichts an. Wenn die Neugewonnenen begierig waren zu hören, warum denn der gute Heiland gekreuzigt worden sei und ob er denn im Leben etwa ganz wie ein gewöhnlicher Mensch gelebt habe und was er über Gebet, Almosen, Ehe und dergleichen wichtige Dinge gesagt habe, dann soll ein Paulus oder Petrus kurz abgewinkt haben. Etwa mit der unwilligen Bemerkung, ach, solche Dinge sind uninteressant. Mit so viel Uninteressiertheit am irdischen Leben Jesu hätten die Apostel einfach keinen jüdischen Volksgenossen und Paulus keinen Heiden zum Christenglauben bekehrt. Vor allem, es lag ja gar kein vernünftiger Grund vor, vom irdischen Leben des Heilandes nicht zu erzählen. Es war vielmehr zentnerschwere Ursache vorhanden, möglichst viel von den Taten und Aussprüchen zu berichten. Denn für die ungeheuerliche Behauptung der Jünger, ein gestorbener Mensch sei wieder auferstanden und von Jahweh zu seiner Rechten erhöht und zum alleinigen Erretter der Menschheit von ewiger Verdammnis auserkoren, für solche Behauptungen gab es nur einen schlagenden Beweis. Die Geschichte, das heißt die Heilstatsachen des irdischen Lebens Jesu.